Den Namen nochmal bitte. Peter Biri, der Schweizer. Nein. Ich hab auch nur sehr wenig gehört. Also mir ist bewusst, dass es nicht überall an der Universität so ist und dass es da auch Einzelne gibt, die anders sind. Das ist, auch wenn ich denke, dass das schon was Allgemeines trifft, was ich da erfahren habe. Den Namen habe ich aber schon gehört. Haben Sie vielleicht die neueste Diskussion in der Zeit verfolgt zum Thema, also das Stichwort heißt Neorealismus, der Aufstand gegen die französischen Poststrukturalisten und Dekonstruktivisten? Habe ich nicht. Nein. Ist das hier der Markus Gabriel, oder? Bitte? Das ist das, was der Markus Gabriel... Genau, ja. Ja, also es geht im Allgemeinen darum, dass die Phänomene, die Sie angesprochen haben, in der französischen Philosophie der 70er, 80er, auch 90er Jahre noch, extrem hervorgetreten sind. Also die, zum Beispiel die Negierung der Realität als solche, sogar so weit ist das gekommen. Ja. Also das lässt sich wahrscheinlich auch in der Zeit festmachen, denke ich mal, so Ende der nachdem die 68er völlig gescheitert waren, ja, gehe ich mal von aus, dass danach das, was wir jetzt in extremer Form da sehen, sich angefangen hat, so zu entwickeln. Und wenn da jetzt ein neuer Realismus postuliert wird, heißt das, ja, gut, das sei vorbei. Das ist alles unter diesem Begriff subsumiert. Das sind verschiedene Sachen. Es ist aber eine Bewegung gegen eine andere Bewegung, die bisher als unantastbar betrachtet worden ist. Also die einsame Spitze dieser anderen Bewegung ist Baudrillard mit seinem der symbolische Tausch und der Tod, wo alles als sogenannte Simulacren dargestellt wird. Also es gibt diesen Sessel nicht und diese Lampe nicht, das sind unsere Vorstellungen. Mhm. Und zum Beispiel als der erste Irakkrieg angefangen hat, hat er behauptet, es gebe keinen Krieg. Ja. Gibt es eigentlich jemanden, der die Diskussion oder? Also wie mit Diskussion anfangen? Ach, das ist doch gut. Möchtest du jemanden mit Diskussion moderieren? Solange hier nichts eskaliert, das ist, glaube ich, das sieht nicht danach aus, solange ist das, glaube ich, nicht nötig. Es gibt, ja, das ist mir auch an der Uni wieder begegnet. Also seit ich mich überhaupt beschäftige, seit 20 Jahren, das taucht immer wieder mal auf. Also wenn man in Diskussionen gerät, auch ob man denn sagen kann, dass das Glas jetzt wirklich ist irgendwie, das ist ja alles irgendwie nur so eine Abbildung auf der, was weiß ich, von der Netzhaut übertragen ins Gehirn und so. Inzwischen diskutiere ich da nicht mehr. Das ist übrigens nicht neu. Das ist eine Bewegung, die bei Berkeley anfängt und über Husserl bis wie gesagt... Bis Kant! Bitte? Kant! Ich meine, Kant. Ich nicht sagen. Nee? Nein? Woran hast du gedacht? An die Meinung Kant. Du kannst. Nein, ich bin nur mal. Du kannst gerne was sagen, Junge. Nein. Ich wollte nur klug aussehen. Ich hab. Ach so. Sind Sie fertig? Ja? Ja, nicht so gut, aber ich habe das eigentlich immer eher als Witz aufgefasst, also dass der Irak nicht existiert, weil ich mir dann überlegt habe, wenn ich jetzt nicht gerade zufällig ARD angeschaltet hätte und die Zeitung gelesen und so, dann hätte der Irakkrieg buchstäblich nicht existiert. Tatsächlich weder 91 bis heute habe ich nämlich nie irgendwas Tatsächliches von diesem Krieg erfahren. Sodass du. Vielleicht einmal der Krieg hat nicht existiert. Okay, ich weiß, die würde schon existieren, aber auch sehr ernst nehmen würde und ich immer wieder bei solchen Konflikten das Gefühl habe, in Wahrheit habe ich nicht die geringste Ahnung, welche Parteien auch nur in welcher Stärke gegeneinander stehen, was die ideologisch wollen, was die ökonomisch wollen, was die überhaupt was wollen und so weiter. So dass ich jetzt Pumpe. Natürlich gibt es den Irakkrieg, was ein bisschen schwach wird gegen den ganz guten Witz, dass der Irakkrieg vielleicht gar nicht existiert. Auf wessen Kosten geht der Witz? Gegenrede? Jörg Rebel, ich habe echt genug gesagt. Witz ist mir die Frage, auf wessen Kosten der Witz denn geht. Und auf alle Bescheidwisse am besten, die sich ständig einbilden, irgendwelche Fraktionen zu kennen oder noch nicht mal kennen. Und die in Wahrheit die Hauptstadt zum ersten Mal hören, wenn der Krieg beginnt und dann vielleicht sukzessive sich zu ein paar Nebenschritten vordrängen und irgendwas von Schiiten und Sunniten vor sich her brabbeln und keiner versteht überhaupt, was das soll. Also, ich lese immer in die Zeitung, aber ich verstehe nicht, was in der Sache abgeht. Wenn jemand sagt, vielleicht existiert das gar nicht, zumindest das, was die Zeitung schreibt, scheint nicht zu existieren, kann ich als Witz akzeptieren. Geht mir nie darum, den Irak zu leugnen, natürlich nicht, aber die Eigentum darüber, was wir wissen. Okay, wie lässt sich das aufbereichen in Begriffen wie Wirklichkeit, Begriff oder Erfahrung? Ich kann das jetzt physisches Argument. Nee? Also wenn die Dinge mal als Witz gemeint wären, dann wäre es vielleicht tatsächlich witzig. Die Sache ist aber die, dass die meisten Leute das ja sehr ernst meinen. Also was denn das mit dem Irakkrieg, das hatte ich noch nicht gehört. Aber wie gesagt, was mir immer wieder vorgehalten wurde, ist die Sache mit dem Aschenbecher. Man sitzt irgendwo und unterhält sich und irgendwann hält dann ein Student einen Aschenbecher entgegen und meint so, willst du mir sagen, dass das wirklich existiert? Also das ist ja kein Witz. Das meinen die ernst. Ist nicht so einfach. Philosophisch gibt es den Begriff des Solipsismus. Woher weiß ich, dass etwas anderes außer mein eigenes denkendes Bewusstsein existiert? Es gibt einen Versuch in der Widerlegung von Sartre, soweit ich mich erinnere. Die funktioniert so, dass man ja erfährt, dass es einen Blick von anderen gibt, die man dann erfährt als Leute, die ebenso, wahrscheinlich habe es nicht genau begriffen. Also trotzdem realistischer, ich muss von auch umgehen. Also wenn ich mit irgendjemandem rede, mein Bruder gibt es keine Flüchtlinge und auch kein Flüchtlingsproblem. Sobald ich mein Ding zu dieser Olauer Straßenschule gehe, okay, gibt es natürlich plötzlich schon ein Flüchtlingsproblem. Es geht jetzt nicht darum, dass es keins gibt, aber das ist, glaube ich, auch das Kernargument von Leuten, die Bock die haben, für die ich jetzt nicht mein Namen ins Feuer legen will, weil ich sie buchstäblich nicht kenne. Aber dass das sozusagen dass ein Teil der Verdingungen ist, sobald ich einfach nur buchstäblich nicht hingucke, gibt es die Dinge auch nicht. Und das sehe ich schon. Viele Dinge gibt es tatsächlich für die meisten Menschen nicht. Zum Beispiel diese Schule in der Olauer Straße gibt es für die meisten Menschen in Deutschland nicht. Und dann gibt es vielleicht noch ein paar Berliner, die lesen davon immerhin in der Zeitung. Mhm. Und dann gibt es ein paar Aktivisten, die kriegen irgendwas mit, haben natürlich auch ihre seltsame Meinung im Kopf, keine Ahnung, was sie genau denken. Aber die kriegen immerhin recht hautnah mit, dass das Problem existiert. Ja. Genauso, wenn irgendwelche Art Lampedusa angespült bekommen. Nur die Leute, die damit Kontakt aufnehmen, kriegen was mit. Alle anderen könnten theoretisch behaupten, es gibt keine Außenwelt. Und das finde ich gar nicht von der Hand zu wischen. Gerade wenn du hast ja selber davon geredet, dass alle in ihrer Traumwelt leben. In der Traumwelt gibt es zum Beispiel keine Außengrenze, da bin ich mir ziemlich sicher. Ja, aber die Sache ist ja die, dass es meistens eben, es wird ja oft dazu verwendet, sich eben gerade dann nicht mit den konkreten Phänomenen zu beschäftigen. Also wie du selber sagst, das eine ist, dass man von der Sache nichts weiß, aber sobald man sich dann damit konfrontiert, dass sie dann auch wirklich erscheint, wenn sie in Wirklichkeit da ist. Und darum geht es ja. Dass es nicht als Ausrede dafür verwendet wird, dass man sich eben nicht mit den Dingen konfrontiert. Und so ist mir das eigentlich fast immer begegnet. Also man spricht über was Konkretes, was jetzt auch wesentlich über die Bedeutung von einem Aschenbecher hinausgeht, und dann wird aber das verwendet, um dem Ganzen, ich weiß auch nicht, ja, so jeden Grund eigentlich entziehen. Als wäre es überhaupt nicht nötig, sich wirklich damit zu beschäftigen. Also bei Sachen, die unangenehm sind für die Leute. Wobei ich das jetzt auch nicht so... Also oft passiert es mir nicht. Weitere Fragen? Haben wir uns darauf geeinigt, dass wir fensterlose Monaden nach der Definition von Leibniz sind? Gibt es den Begriff da? Fensterlose Monaden, ja, mehr oder weniger. Also nicht ganz genau, es ist nicht ungenau. Gut, das Bild hat mir gefallen. Ich habe das erst in der Uni kennengelernt. das Bewusstseinszimmer. Das kommt von Leibniz. Das ist ein ganz wichtiger Begriff. Ah ja. Aha. Das war der erste Text, der gelesen wurde im Seminar, über Wahrheit und Lüge. Mhm. Aber dann würde ich das jetzt aber erstmal beenden und bedanke mich nochmal. Und wie gesagt, also wer noch was dazu sagen möchte, kann gerne einfach hier an unseren Tisch kommen. Dankeschön.